Ins Himmelblau die Rohstoffpreise steigen als holde Boten junger Konjunktur. Der Markt belebt sich schon, und schamhaft zeigen sich zarte Triebe börslicher Natur. Und nur ein Kurs hält mit der Oss nicht Schritt, nur eine Ware geht im Preis nicht mit und bleibt die billigste in jedem Land. Das ist die Ausschussware Mensch genannt. Der Mensch kommt heutzutage im Durchschnittspreise auf 10 Pfund Sterling nur pro Exemplar. Die Lieferungskosten spart er klugerweise, er liefert selbst sich aus mit Haut und Haar. Ja, er verkauft sich fertig apprätiert, mit seiner Menschenwürde ausstaffiert, und bist du Käufer mit den Mitteln knapp, so kauf sie auf Kredit und stottere ab. Und kannst du weder heut noch morgen zahlen, kauf ruhig weiter, kauf sie massenweis, zahl statt mit Geld, mit faulen Idealen. Der Mensch verschleudert sich um jeden Preis. Denn seinesgleichen gibt es viel zu viele, er weiß es selbst und handelt auch danach und kennt den Kurs im großen Börsenspiele. Der Geist ist billig und das Fleisch ist schwach. Die Rechnung stimmt nicht ganz, du Mann vom Fach. Du überschätzt des Gläubigers Geduld. Hast du kein Brot für uns? Hast du kein Dach? Stehen fordernd wir vor deinem Rechenpult. Der Schuldner löst den Wechsel niemals ein. Die Ware Mensch will nicht mehr Ware sein.